Frühjahr 1947. Eines Sonntagmorgens musste ich die Beerdigung eines Konfirmanden halten. Man fand ihn ermordet im Straßengraben. Keine Untersuchung, keine Polizei, kein Gericht. So war das damals. Wir setzten die Beerdigung absichtlich sehr früh an, um von Fremden nicht gestört zu werden. Es ging auch alles gut. Die Gemeinde sang zum Schluss das schlesische Lied »Morgenglanz der Ewigkeit«. Da taucht plötzlich eine Abordnung von Milizsoldaten auf. Uns allen fährt ein Schreck in die Glieder. Wir ahnen nichts Gutes. Instinktiv greift einer der beherzten Männer nach dem polnischen Fahrrad und lässt es heimlich verschwinden. Aber die Milizer kommen nicht, um ein Fahrrad zu beschlagnahmen. Sie wollen mich selber abholen. Die Beerdigungsgemeinde bittet die mit umgehangenen Maschinenpistolen bewaffneten Männer, mich doch zu verschonen. Ich sei doch ihr Pastor und hätte nichts Unrechtes getan. Nein, du Pastor, du umherfahren und Propaganda machen. Du nach Warschau zum Kriegsgericht. Mitkommen. So lautete die Antwort der Polen. Was sollte ich machen? Ich musste mitgehen. Man nimmt mich in die Mitte, während sich die Gemeinde ängstlich und schimpfend zerstreut. Ich winke allen noch einmal zu, in der Hoffnung, dass ein guter Engel mit mir gehen wird. Nun kommen wir zum Milizhaus. Der Kommandant kommt erst Mittag und schickt dich nach Warschau. Jetzt warten, jetzt hinunter in den Keller. Eine dunkle Treppe und schon stehe ich in dem muffigen Raum. Mit Hallo werde ich begrüßt. Das sind ja drei meiner Konfirmandenjungen. Wie kommen Sie denn hierher, Herr Pastor? Nun erzähle ich Ihnen meine Erlebnisse. Und die Jungens berichten von den Harmlosigkeiten, wegen derer sie hier inhaftiert sind. Es dauerte gar nicht lange und wir halten eine regelrechte Konfirmandenstunde miteinander. Also, was singen wir? Du meine Seele, singe wohl auf und singe schön, dem, welchen alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ganz für unsere Situation von Paul Gerhardt geschrieben, sage ich den Kindern. Da kommt auch schon ein Milizer von oben herunter und brüllt uns an, ihr seid Gefangene und habt nicht zu singen. Nun lässt er uns nicht mehr allein, setzt sich stumm in den Hintergrund und raucht Zigaretten. Marsch in die Ecken! Wir müssen uns mit unseren Schemmeln verteilen. Und mit der Konfirmandenstunde ist es leider aus. Ich denke dabei an Paulus und Silas im Gefängnis zu Philippi. Dort kam nach dem Singen der Männer ein Erdbeben, sodass sich die Grundfesten des Hauses bewegten und die Gefangenen frei wurden. Doch hier bleibt das Erdbeben aus. Dafür ist es mächtig langweilig für uns alle. Da erkenne ich an einer Seite des Kellers ein Klavier. Klaviere sah man damals in Schlesien an allen Ecken stehen, meist unbrauchbar, verregnet, verstimmt. Ich schaue unentwegt zu dem Klavier, fasse mir ein Herz und frage den Milizer, ob ich auf dem Instrument spielen dürfe. Nein, ihr seid Gefangene, nicht spielen, so faucht er mich an. Dann scheint er aber mit sich zu kämpfen und meint, gut, du spielen. Das Klavier ist wirklich noch spielbar, auch noch einigermaßen richtig gestimmt. Und so begegne ich unsere Konfirmanden Lieder mit den Kindern zu singen. Zuallererst das Lied du meine Seele singe, wohl auf und singe schön. Die Jungen summen schon mit. Da poltert es die Treppe herunter. Nun erwarte ich das Erdbeben. Der Kommandant ist da, stellt sich vor das Klavier und mit einem ziemlich scharfen Ton fragt er mich, wie heißt der größte polnische Komponist? Das ist Chopin, antworte ich. Nun gut, du jetzt spielen Chopin. Befehl! Nun kenne ich wohl Chopin, kann aber nichts von ihm auswendig spielen. Und doch muss in dieser Situation etwas geschehen. Ich weiß nur, dass es bei Chopin mit unwahrscheinlich schnellen Läufen über die Tasten geht. Und so beginne ich tapfer herauf und herunter zu spielen. Und da mir das Improvisieren liegt, geht es glänzend. Kommandant ist begeistert, klatscht in die Hände und ruft, gut, gut, Dobsche, Dobsche, Chopin, großer Mann. Er gibt sich aber damit nicht zufrieden, sondern befiehlt weiter, ich müsse noch mehr Chopin spielen. Nun ist guter Rat teuer. Da ich aber merke, dass der Mann von Chopin nicht viel Ahnung hat, spiele ich jetzt das, was ich auswendig kann. Die D-Moll-Toccata von Johann Sebastian Bach tönt durch den Keller. Danach der Choral, du meine Seele singe, wohl auf und singe schön. Ich bin gespannt, was der Kommandant nun sagen wird. Gut, gut, Dobsche, Dobsche, Chopin, großer Komponist. Seine Augen strahlen und sein sonst so böses Gesicht sieht viel freundlicher aus. Ein guter Geist hat ihn erfasst. Oder war es ein Engel, der uns helfen will? Denn jetzt öffnet der Kommandant die Tür und sagt zu mir, du kannst Chopin spielen. Du gut, du nach Hause gehen. Ich denke, ich höre nicht recht. Tatsächlich, ich kann gehen. Meine drei Konfirmanden, für die ich auch bat, konnten am nächsten Tag heim.